Deutschlandfunk. Hörspiel. Ein faszinierendes akustisches Panoptikum präsentieren wir Ihnen heute. Ein Stück des 1952 geborenen Schweizer Autors Fritz Sauter. Der Fliegenforscher möchte Madame Celestine kennenlernen. Fritz Sauter ist ein Humorist ganz eigener Art und bis heute ein Geheimtipp geblieben. Skurril und absonderlich sind seine Einfälle, schräg und bizarr die Geschichten, die er erzählt. Was eigentlich ist eine Summa vola terra? Kann eine Fliege gähnen? Warum schwebt Herr Boris in der Luft? Und was macht Madame Celestine mit einem Gast, der auf der Schwelle festgefroren ist? Der Fliegenforscher möchte Madame Celestine kennenlernen. Ein Hörspiel von Fritz Sauter. Guten Abend, sehr verehrtes Publikum. Ich bin gebeten worden, Ihnen eine Mitteilung zu machen. Also, das Problem ist nur, ich habe vergessen, was ich mitteilen soll. Dass ich Sie drängen möchte, aber wie kann ich Ihnen helfen? Indem wir ein Gespräch führen. Ein Gespräch über angenehme Dinge. Über Gegenstände, die dem Menschen Freude bereiten, ihm Zuversicht geben und die Seele läutern. Was soll es denn sein? Börse, Aktien, Politik, Familie, Reisen? Nein, nichts von alledem. Ich dachte da an philosophische Ansichten und natürlich an die Kunst. Nur die Kunst macht das Leben lebenswert. Die Kunst? Mhm. Sind Sie sich da ganz sicher? Ja. Und dann können Sie eintreten? Ja. Durch den Eindruck unseres Dialoges werden sich meine Füße, die im Moment auf der Türschwelle Ihres Hauses festgefroren sind, erwärmen und sich entspannen. Und ich kann endlich zu Ihnen und Ihren Gästen gelangen. Na schön. Ja. Also, byzantinische Freskenmalerei ausgehendes 15. Jahrhundert. Nein. Erholungsrituale des Künstlers auf seinem geheimnisvollen Weg in Beziehung zur Ornamentik im iberischen Raum? Oh, nein. Abstrakte Malerei der 20er Jahre. Der 20er Jahre? Ja, nur das hilft, ein Erfahrungswert, glauben Sie mir. Gut, lassen Sie mich nachdenken. Picasso hatte seine Phase. Ja. Ich meine natürlich die blaue Phase. Sehr gut. Paul Klees, Linien und Zeichnungen, die an Kinderkunst erinnern. Ausgezeichnet. Ich glaube, ich spüre ein ganz zartes Kräuseln in den Beinen. Sprechen Sie weiter, bitte. Auch Dalí, der große Surrealist, hatte seine Phase. Großartig, weiter so. Bald werde ich meine Zehen spüren und mich bewegen können. Ja. Nicht zu vergessen, natürlich Mondrian. Oh. Seine Phase, als er die herkömmliche Vorstellung von Modernität endlich abzulegen gewillt war und sich auch in formaler Hinsicht, was die Stellung, die Einsamkeit des Menschen in der Gesellschaft... Ich kann meine Füße bewegen. Oh. Sie haben mich geheilt. Sehen Sie, das Eis ist geschmolzen unter meinen Zehen. Und ich kann endlich zu Ihnen in Ihr herrliches Haus treten. Und unter dem Applaus der übrigen Gäste tritt der Gast feierlich ein. Sehr verehrtes Publikum, die Verschlechterung seiner Lage erkannte ein Imker in Skandinavien, der glaubte, er befinde sich in einem Traum, was nicht zutraf. Er befand sich voll und ganz in der Wirklichkeit, was Strafe genug für ihn bedeutete. Bei näherem Hinsehen bemerkte ich einen Zwerg, der gestern noch nicht dagewesen war. Es handelte sich um einen Zwerg, der kleiner war, als sie üblicherweise sind. Er watschelte über den Holzboden und beachtete mich nicht. Vielleicht hatte er mich gar nicht gesehen? Ich wusste es nicht. An einer Steckdose blieb er stehen, steckte ein Kabel in die Dose, setzte sich Kopfhörer auf und begann zu tanzen. Ein kleiner, seltsamer Kerl, der tanzt. Sowas hatte ich noch nie erlebt. Er drehte sich zur Musik etwa 10 Minuten, nahm dann das Kabel aus der Dose und watschelte weiter. Er wurde immer kleiner in der Entfernung meines Zimmers. Schließlich verschwand er oder löste sich mit einem Male auf. Ich suchte den Fußboden ab, fand aber nur einen kleinen weißen Zettel, auf dem stand: »War nett bei dir, Alfons.« Gestern traf ich einen Mann auf der Straße, der behauptete, er sei 4,89 Meter groß. Er sagte, er sei der größte Mensch der Welt. Ich sagte, blöder Kerl, das bist du ganz und gar nicht. Ein blöder, ungehobelter Kerl bist du und sonst nichts. Ich war einigermaßen zornig, was man sicher verstehen wird, und ging schnell 300 Schritte weg und blickte dann zurück. Da stand er. Der größte Mensch der Welt, nicht größer als eine Maus. Was für ein blöder, ungehobelter Kerl. Als Jesus aus der IKEA kam, hatte er ein fahles Gefühl im Mund. Er hatte sich eine Couch mit blauem Velour gekauft, für 950 Franken. Aber irgendwie war er nicht zufrieden. Es war nicht mehr wie früher. Real oder nicht? Ein Hörbild. Personen: Haushälterin, Professor für Wirklichkeitsforschung. Ort: Arbeitszimmer des Professors. Zeit: abends. Sie haben geläutet, Herr Professor. Ich meine, wenn man bedenkt, dieser Fußboden. Zuerst ist er da, weil ich ihn sehe und mit den Füßen spüre. Schließe ich nun die Augen, ist er nicht mehr vorhanden, weil ich den Fußboden nicht sehen kann, nur spüren. Die Vermutung liegt also nahe, dass er da ist, weil ich ihn spüre und sehen kann. Aber reicht das? Ist das Beweis genug für die Existenz des Fußbodens? Ich verstehe nicht, Herr Professor. Ich will sagen, man tritt drauf, folglich ist er vorhanden. Aber was hat dies zu bedeuten, ne? Sind die Dinge real, weil man einen Fuß drauf hat? Zum Beispiel, ich schwebe in der Luft und kann den Fußboden nur sehen, aber nicht spüren. Existiert er denn in diesem Moment? Ist er real? Herr Professor, ich kann Sie wirklich nicht verstehen. Wollen Sie nicht Ihre Medizin nehmen? Ich denke, das Problem, das sich uns stellt, muss umgehend von den besten Fachkräften auf dem Gebiet der Wirklichkeitsforschung untersucht werden. Dringend notwendig erachte ich auch eine erste Analyse dieses Phänomens. Nun ja, am nächsten Symposium in Madrid werde ich es zur Sprache bringen. Bitte, Herr Professor. Wünschen Sie jetzt den Tee? Tee? Tee. Ich meine, ist der real, der Tee? Ernüchterung am Betriebsfest. In unserer Firma heißen alle Mitarbeiter. Wir sind Mitarbeiter, weil wir mitarbeiten. Lieber Mitarbeiter, schreibt der Herr Direktor in der Hauszeitung. Zu unserem Direktor habe ich am Betriebsfest gesagt: Lieber Mitarbeiter, woran arbeiten Sie denn gerade? Seither bin ich kein Mitarbeiter mehr. Herr Boris. Herr Boris! Herr Boris! Kommen Sie endlich runter! Nun machen Sie schon, Herr Boris! Aber Herr Boris schwebt weiterhin im Raum und macht keinerlei Anstalten, runterzukommen. Wenn Sie das nicht sofort unterlassen, rufe ich die Feuerwehr. Die macht kurzen Prozess. Aber Herr Boris schwebt und schwebt im Raum wie ein träger Luftballon. Und doch ein Mensch nur. und er beobachtet die Vermieterin mit seinen einsamen Augen. Aber plötzlich verwandeln sich die Augen der Vermieterin in zwei Schraubenzieher. Herr Boris! Die Vermieterin bittet Herrn Boris immer noch runterzukommen, aber sie wirkt lächerlich mit ihren Schraubenziehern im Gesicht, unglaubwürdig. Und so bleibt die Szene, wie sie ist. Jeder Ausgang ist möglich. Ein Saxophonspieler greift nicht in die Handlung ein. Sehr verehrte Damen und Herren, liebes Publikum, nachdem wir die Sache mit der Wirklichkeit endgültig geklärt haben, wollen wir uns jetzt mit der Welt des Tieres beschäftigen. Ein Forscher wird uns dazu wertvolle Hinweise geben. Der Fliegenforscher. Ein Hörbild. Personen: Dr. Panzer. Ein Poet. Ah ja, der Dialog findet am Telefon statt. Ja? Hier Panzer, Dr. Gerold Panzer, Fliegenforscher. Universitätsabschluss London, Madrid, Paris, Nairobi, Moskau, Singapur. Eine Kapazität, wenn Sie verstehen, was ich meine. Herr Dr. Panzer, erfreut, was kann ich für Sie tun? Richtig, ja, ja. Meine letzten Forschungsreisen auf dem Gebiete der Summa Volaterra oder auch die gemeine Kräuterfliege genannt, die in Anfällen höchster Angstzustände einen Duft von Pfefferminze ausstrahlt, haben mich nach vielen Reisen rund um und über den Globus zuletzt überraschend zu Ihnen geführt, Herr... Nennen Sie mich... verdammtes Kleinvieh. Ich mach dir den Gar aus. Da, hast du's. Nein. Bitte aufhören. Seltenes Exemplar. Was glauben Sie, warum ich mich bei Ihnen gemeldet habe? Sie braucht einen Gesprächspartner, Reisen ermüdet. Die Summa Volaterra, da hockt sie. Sie plustert sich auf, putzt artig ihre feinen Flügel in Erwartung ihres Verehrers. Ich kann dieses höchst angenehme Bild vor mir sehen. Ich meine, ich habe Eigenheiten und Eigenschaften der Summa Volaterra studiert, eingehend. Meine wissenschaftlichen Artikel erscheinen in der Britannica Obscurita, angesehene Zeitschrift. Summa Volaterra? Und Sie irren sich bestimmt nicht? Niemals. Warum sagen Sie das nicht gleich? Einer Summa Volaterra könnte ich kein Härchen krümmen. Es ist nur so, mich beschäftigen ebenfalls große Fragen. Zum Beispiel, haben Fliegen eine Seele? Existiert ein Fliegendomteil? Kann eine Fliege gähnen? Fragen über Fragen, Herr Dr. Panzer. Da sind wir uns hoffentlich einig. Was haben Sie gesagt? Ob wir uns einig sind? Nein, davor. Ob eine Fliege gähnen kann? Ja, richtig. Ein spannender Aspekt. Sehen Sie? Sehr wichtig erscheint mir nun die Frage, wo hält sie sich im Moment auf? Wer? Ja. Sie fragen wer? Die Fliege natürlich. Ach, natürlich. In meinem Arbeitszimmer, das wissen Sie doch. Genauer? Ich habe, Herr Dr. Panzer, soeben mein Fernglas zur Hand genommen, um es, das Objekt unserer Begierde, nicht zu verscheuchen. Und taste nun vorsichtig Millimeter für Millimeter mit dem Fernglas vor den Augen mein Arbeitszimmer ab. Was sehen Sie? Also sprechen Sie doch. Ah, da ist sie ja. Ah, ein schönes, ziemlich gedrungenes Exemplar. Ein Weibchen. Hat sich bequem eingerichtet. Bequem eingerichtet? Wo denn? Lassen Sie sich doch nicht alles aus der Nase ziehen. Psst! Unsere Summa Volaterra sitzt bewegungslos in meinem Büchergestell. Tatsächlich? Ja. Und sie scheint in abwartender Position. Worauf mag sie bloß warten? Typisch. Besonders wenn sie zum ersten jetzt. Mal... Was jetzt? Sie hat sich bewegt. Eine kleine, charmante Bewegung ihres Kopfes nach rechts. Ha, ich kann es genau erkennen. Sie scheint völlig entspannt. Um was für eine Bewegung handelt es sich? Nun, wie soll ich sagen? Berichten Sie einfach, was Sie sehen. Analyse und Interpretation dürfen Sie getrost mir überlassen. Ich bin der Experte. Also, wenn Sie mich fragen, obwohl es erscheint lächerlich, aber es ist so, sie hat gelächelt. Gelächelt? Wenn ich es sage... Sie sagen gelächelt. Ja. Aber so einfach können wir uns die Sache nicht machen. Um was für eine Form des Lächelns handelt es sich? Lächelt sie milde, frivol, aggressiv, gelangweilt? Ist ihr Antlitz von milder Traurigkeit umfangen, während sie lächelt? Das sind doch Fragen... Die Beschreibung ihres Lächelns mit dem dazugehörigen Gefühlsausdruck gehört zu meinem Metier, Herr Dr. Panzer. Ja, schon gut. Da Sie mich fragen, so würde ich sagen, sie lächelt schelmisch. Schelmisch? Ja, schelmisch. Das passt zu ihr. Meinen Erkenntnissen nach muss allerdings immer ein triftiger Grund vorhanden sein, damit sie schelmisch lächelt. Sie sagten doch schelmisch. Ja, ja. Sehr gut. Wo hab ich es nur? Naja, ist im Moment auch nicht wichtig. Natürlich, Ihr jeweiliger Aufenthaltsort inspiriert die Summa Volaterra zu ihrem ganz eigenen, ich möchte fast sagen, archetypischen Lächeln, dass ich nicht gleich drauf gekommen bin. Es muss sich um einen wichtigen, für Menschen und Fliegen bedeutenden Platz handeln. Sagen Sie, auf welchem Buch sitzt sie? Das haben wir gleich. Ein Klassiker. Ja, genau. Sie sitzt auf Goethes Faust, wertvolles Exemplar. Sagte ich ja schon. Ich meine das Buch, Herr Dr. Panzer. Ach so. Was ist das? Ich kann es bis hierher hören. Moment. Jetzt sehe ich sie. Ihr Antlitz hat sich mit einem Male verdüstert. Ihre ganze Physiognomie strahlt etwas Enttäuschtes aus. Sagen wir, Klassiker sind ihre Sache nicht. Hat sie sich einen anderen Platz ausgesucht? Jede Kleinigkeit ist wichtig. Verschweigen Sie mir kein noch so unscheinbares Detail. Wir beide stehen im Dienste der Wissenschaft. Es ist unverzichtbar, dass wir Informationen austauschen. Vergessen Sie das nicht. Generationen nach uns werden es uns danken. Wie könnte ich das vergessen, Herr Dr. Panzer? Und? Was macht sie? Nichts. Ich kann sie nicht mehr sehen, Herr Dr. Panzer. Ah, aber jetzt, ja. Was? Wo? Sie ist fort. Aus dem Fenster geflogen, mit lautem Gebrumm und Gesumm und ein Motor wie ein Rotor. Ein herber Rückschlag. Vielleicht erscheint meine Feststellung lächerlich. Alles ist wichtig, wenn es um die Summa Volaterra geht. Also reden Sie. Mir schien, als sie aus dem Fenster flog, auf Nimmerwiedersehen hat sie gewinkt. Und sie hatte ein Lächeln im Gesicht. Ein Lächeln? Was für ein Lächeln? Ein gutmütiges, würde ich behaupten. Ich glaube, sie denkt an uns mit Nachsicht. Nun, wenn dem so ist, dann möchte ich mich verabschieden. Es kann sein, dass ich mich zu einem späteren Zeitpunkt nochmals mit Ihnen in Verbindung setzen werde, um zu erfahren, ob sich die Summa Volaterra wieder bei Ihnen gemeldet hat. Doch nun erwarten mich neue wissenschaftliche Herausforderungen in Zentralafrika. Die 3 Meter lange Bergwanderschnecke mit dem Zweifachgehäuse ist dort von einem Rotkreuzhelfer gesichtet worden. Seltenes Exemplar. Auf Wiedersehen, Herr... Komischer Vogel, dieser Dr. Panzer. Sehr verehrtes Publikum, eine andere Frage zum Thema, die uns immer wieder beschäftigt. Darf man Tiere essen? Wenn Sie mich fragen, ja, aber erst, wenn sie tot sind. Doch, fahren wir fort. Auf der Glatze eines Mannes saßen 3 Spatzen und pickten Vogelfutter. Oh, das taten sie wirklich? Mhm. Und weiter, was geschah weiter? Nun, erzähl schon. Also, die 3 Spatzen flogen davon und lobten, inzwischen auf einem Baumast gelandet, die vorzügliche Qualität ihrer Nahrung. Ach. Dann flogen sie zurück auf die Glatze des Mannes und pickten noch eine Weile. Oh. Der Mann unter ihm glaubte nun, er hätte einen Gedanken gehabt. Aber er kratzte sich nur kurz und ging über die Straße. Ich mache Licht und betrachte meine Zehen. Sie sind immer noch da. Ein beruhigendes Gefühl. Denn gestern waren sie nicht vorhanden. Ich habe sie weder gesehen noch gespürt. Mir scheint, sie sind ein wenig gewachsen, zusammengewachsen. Und zwar an jenem Punkt, an dem sie aus dem Fuß kommen. Je älter er wird, umso mehr wächst der Mensch zusammen. Schließlich wird der Mensch ein Frosch, mit großen, unwissenden Augen. Frösche hüpfen munter um Tümpel und Teiche und ertrinken darin. Die meisten Frösche sind Nichtschwimmer, das wird gerne übersehen. Olsson saß auf dem Sofa und sah zu seiner Katze, die auf dem Fenstersims lag und blinzelte. Die Katze auf dem Fenstersims beobachtete Olsson, der auf dem Sofa saß. Das ging so eine Weile hin und her. Kein Geräusch unterbrach die Stille, keine Wanduhr tickte, niemand kam oder ging. Draußen schien eine milde Septembersonne. »Seit sie nicht mehr mit mir spricht«, dachte Olsson, »hat mich die Traurigkeit keine Stunde, keine Minute verlassen. Mir gefällt es nicht mehr auf der Welt.« Und Olsson ließ seinen sehnsüchtigen, schweren Blick lange auf der Katze ruhen, die auf dem Fenstersims lag, und blinzelte. Wertes Publikum, liebe Freunde, das Leben an sich ist ungesund, ja, schädlich. Das lässt sich nur schon an der Tatsache erkennen, dass der Mensch stirbt. Kommen wir nun zu Intrigen und den dazugehörigen Folgen. Uns erwartet zunächst nochmals die Welt der Kunst. Wir befinden uns nämlich in Beethovens Studierzimmer. Personen: Beethoven. Josefina, die Hausangestellte. Beethoven spielt seit einer Stunde wild auf seinem Klavier. Josefina tritt ein. Verzeihung, Herr Beethoven. Verzeihung, Herr Beethoven. Hä? Die Nachbarn reklamieren. Es ist wegen des Lärms, den sie machen. Lärm? So. Was soll also Lärm sein? Sagen Sie ihnen, ich sei taub. Josefina geht zu den Nachbarn. Beethoven spielt weiter. Herr Beethoven! Verzeihung, Herr Beethoven! Aber die Nachbarn reklamieren weiterhin. Es sei nicht auszuhalten. Dann sagen Sie ihnen, ich sei nicht nur taub, ich sei dazu auch noch erblindet. Herr Beethoven! Hä? Die Nachbarn sind aufgebracht und zu allem entschlossen, Herr Beethoven. Sie sollen das Spielen sofort unterlassen. Man würde sich sonst an die Polizei wenden. Dann teilen Sie diesem Banause mit, dass ich nicht nur taub und blind sei, sondern soeben auch verstorben. Beethoven spielt weiter und Josefina tut, wie ihr befohlen, kehrt sogleich freudestrahlend zurück. Herr Beethoven! Herr Beethoven! Die Nachbarn sind begeistert! Wenn das so sei, sollen sie ruhig weiterspielen! Sie seien ja nun eine Berühmtheit! Ludwig van Beethoven spielt weiter. Die Butter gehört aufs Brot. Das Kind gehört in die Schule. Die Zeitung gehört zum Kaffee. Die Schuhe gehören nach draußen. Das Bier gehört in den Kühlschrank. Die Frau gehört in die Küche. Das Steak gehört in den Teller. Der Teller gehört auf den Tisch. Das Kind gehört ins Bett. Die Nachrichten gehören ins Fernsehen. Der Mann gehört in die Frau. Die Sterne gehören in die Nacht. Die Nacht gehört der Dunkelheit. Der Gehörnte. Ein Drama in drei Akten. Ort: Zoologischer Garten. Personen: der Gehörnte, Don Cervetha, Ludmilla, Gattin des Gehörnten, Dr. František Karkowski, Direktor des Zoologischen Gartens und Geliebter von Ludmilla, und der sensationelle Löwe. Erster Akt: der Gehörnte stellt fest, dass ihn seine Gattin betrügt. Sie soll es mir büßen, mit dem Direktor des Zoologischen Gartens, Herr über Ochsen und Kamele. Zuerst wollte ich mich umbringen, aus Verzweiflung und Scham. Aber nun habe ich mich entschlossen, dass Karkowski als Erster dran glauben muss. Und da ich ein Ehrenmann bin, werde ich mich danach selber um die Ecke bringen. Um welche Ecke, weiß ich im Moment noch nicht. Doch wie stelle ich es an, dass dieser aufgeblasene Kerl für immer verschwindet? Messer, Pistole, Gift? Don Tavetha hat seinen Namen von der internationalen Bierbranche erhalten. Es ist die höchste Auszeichnung, die ein Bierbrauer besitzen kann. Mit Fug und Recht darf man behaupten, dass Don Tavetha als höchste Instanz in diesem erlesenen Kreis gehandelt wird. Don Tavetha ernährt sich nur von Bier, seinem eigenen, versteht sich, das naturreinste und gesündeste Produkt, das auf dem Markt existiert und deren Zusammensetzung seit Generationen streng gehütet wird. Rund um die Uhr kontrollieren Wachkräfte die 2000 Brauereien seines weltweiten Bierkonzerns. Aber zurück zur Handlung. Während der Gehörnte, eben Don Tavetha, sich darüber den Kopf zerbricht, wie er den Direktor des Zoologischen Gartens beseitigen kann, spazieren seine Gattin Ludmilla und der Direktor Arm in Arm und bewundern ein japanisches Federbuschkrokodil, das fähig ist, sich einmal wöchentlich zu paaren. Die letzten Besucher sind gegangen, die Verliebten nähern sich dem Raubtiergehege. Und nun, Verehrteste, will ich Ihnen die Hauptattraktion und Neuerwerbung unseres Zoologischen Gartens zeigen. Oh, was ist es denn? Ein seltenes Vögelchen? Eine Giftschlange? Oh, František, ich liebe Schlangen. Hab noch einen Moment Geduld, mein Vögelchen. Ende des ersten Aktes, zweiter Akt. Die rettende Idee. Heureka! Ja, so mach ich's. Ich werde ihn gewissermaßen mit seinen eigenen Waffen schlagen. Nichts soll von ihm übrig bleiben. Danach ist meine Arbeit getan und ich werde mich um die Ecke bringen. Und zwar um jene beim Eingang meiner prunkvollen Bierbrauerei. Ich, Don Cerveza, Besitzer des besten Bieres nördlich des Äquators. Ach was, auch südlich davon. Zweifellos wird meine untreue Ludmilla nur um mich trauern, da sie erkennen wird, wer ein Mann von Ehre ist. Ja, so stelle ich es an. Der Gehörnte reibt sich siegessicher die Hände und geht in Gedanken nochmals seinen teuflischen Plan durch. Da, ich sehe sie kommen. Meine Gemahlin Ludmilla und dieser Karkowski. Wie verliebt sie aus dem Affenhaus kommen. Und dieses blöde Grinsen des Hans Wurstes. Ja, das ist er, ein fetter Hans Wurst. Aber ich werde ihm das Grinsen austreiben, dass er sie nicht wiedererkennt. Mein Plan wird gelingen. Sag mir so, er ist todsicher. Der Augenblick ist günstig. Die Eingangstore sind geschlossen und die Wärter waschen ihre gelben Gummistiefel. Nur ich und mein Feind und das Weibstück sind noch da. Oh, das ist interessant. Sie nähern sich dem Raubtiergehege, genau wie ich es vermutet habe. Dieser Aufschneider will sie mit dem neuen Löwen beeindrucken. Oh, das sehe ich, das sehe ich. Er öffnet den Käfig des sensationellen Löwen und geht hinein. Natürlich, er will seine Geliebten imponieren. Aber das kommt mir gerade recht. Der Augenblick ist gekommen, Karkowski, jetzt wirst du bezahlen. Blitzschnell schießt der Gehörnte aus seinem Versteck hervor und stößt den Direktor, dem sensationellen Löwen, genau vor die Füße. Aber was geschieht? Meine Damen und Herren, es ist unfassbar, was sich jetzt ereignet. Der sensationelle Löwe, dieses prachtvolle Exemplar, scheint mit dem Direktor zu spielen. Die beiden verstehen sich, machen Späßchen und werfen sich kleine Bälle zu. Ende des zweiten Aktes, dritter Akt. Überraschende Wendung. Ich traue meinen Augen nicht. Mein Plan war todsicher. Und jetzt, was sehe ich? Der sensationelle Löwe spielt mit Karkowski. Und umgekehrt. Dabei muss der Löwe hungrig sein. Oh, schnell noch ein Schluck Bier. Gierig trinkt Don Cerveza eine Flasche Bier, um sich zu stärken. Oh, das tut gut. Der Löwe ist tatsächlich hungrig. Aber statt den korpulenten Direktor zu fressen, wie es der Plan des Gehörnten vorsah, stürzt sich der sensationelle Löwe auf den Gehörnten und beißt ihm sogleich den Kopf ab. Franteschick, mein Held, es ist unglaublich, was ich gesehen habe. Träume ich oder sind meine Sinne verwirrt? Du träumst nicht, Ludmilla, alles ist real. Dein rachsüchtiger Ehemann, ich und der sensationelle Löwe. Weißt du, Ludmilla, bei diesem Löwen handelt es sich weltweit um den einzigen vegetarischen Löwen. Dieser Löwe frisst kein Fleisch, sonst hätte er mich ja gefressen. Was er jetzt gerade mit deinem Mann macht, mit deinem ehemaligen Mann. Im Hintergrund widmet sich der einzigartige Löwe Don Cerveza. Aber warum frisst er Don Cerveza? Er ist doch auch aus Fleisch und Blut. Aus Fleisch und Blut? Nicht so ganz, meine Liebe. Dein verflossener Ehemann hat sich nur von Bier ernährt. Daher haben sich seine körpereigenen Säfte sowie Muskeln und andere Weichteile derart verändert, dass der sensationelle Löwe geglaubt hat, es handle sich bei Don Cerveza um ein vegetarisches Produkt. Verstehst du? Hopfen, Malz und Gerste. Und so hat er ihn gefressen. Was ich als durchaus logisch bezeichnen möchte. Oh, František, wie klug du bist. Ja, ja. Wir sollten jetzt diesen unappetitlichen Ort verlassen, Ludmilla. Was sogleich geschieht. Und damit ist das Drama zu Ende. Vater auf dem Sofa. Auf dem Sofa sitzt der Vater. Der Vater schaut die Katze an. Der Vater schaut das Kind an. Der Vater schaut die Mutter an. Das Kind spielt auf dem Teppich und die Mutter hat das Strickzeug und sagt, die Nachbarin hustet wie ein Bergwerk. Der Vater sagt nichts. Und das Kind spielt auf dem Teppich mit dem Spielzeugauto. Und die Mutter hat das Strickzeug. Und der Vater sitzt auf dem Sofa und schaut den Teppich an. Und der Vater sagt nichts. Und die Nachbarin hustet. Und das Sofa hat geblümtes Muster. Madame Celestine wurde verehrt wie niemand sonst. Sie war der Schwarm der Männerwelt. Und die Damen konnten mit Neid nicht zurückhalten, wenn sie vorüberschritt. Ihre riesigen Brüste, rund und reif wie Melonen im September, trug sie stolz in den warmen Nachmittag. Und bei Regenwetter konnten problemlos zwei ausgewachsene Herren unter ihren Brüsten spazieren gehen, ohne nass zu werden. So war sie, Madame Celestine. Und in den Herzen machte sich eine Sehnsucht breit, die ungestillt blieb. Und man erkürte sie zur Sehenswürdigkeit der kleinen Stadt. Und manchem Herrn hat sie nicht nur den Kopf verdreht. Sie nahm ihm den Herzschrittmacher aus der Brust. Das Herz ließ sie drin. Bei der Beerdigung lag Neuschnee und unter den Schritten knirschte es ein wenig. Dann ging sie zu ihrem Liebhaber. Sie stellten den Herzschrittmacher auf den Küchentisch und lauschten. Lauschten. Lauschten. Vaterland. Ein Minidrama. Mutter und Tochter stehen vor dem Restaurant Alpenblick, bewundern die Geografie. Erhabene Berge mit ewigem Schnee. Meine Tochter, das ist dein Vaterland. Danke. Mutter. Mutter und Tochter bewundern das Vaterland. nachdem der Bauer die Bäuerin bestiegen hatte, schneuzte er sich ins baumwollene Taschentuch und wälzte sich sodann auf die andere Seite des Ehebettes. Schon hatte die Bäuerin zu schnarchen begonnen. Und ihre üppigen, farblosen Lippen zitterten bei jedem Atemzug. Es ging gegen 10. Den Bauern überfiel eine große Traurigkeit, vor der ihn die anderen Bauern im Dorf gewarnt hatten. Wohl oder übel würde nun auch er in der kürzlich gegründeten Selbsthilfegruppe Trauern beim Bauern mittun und das Gespräch mit Gleichfühlenden suchen. Bruno und Rosa. Ein Liebesdrama in 4 Akten. Erster Akt. Bruno liebt Rosa, sagt Bruno. Rosa liebt Bruno, sagt Rosa. Bruno und Rosa. Zweiter Akt. Bruno will Rosa. Bruno? Rosa. Rosa will Bruno. Rosa? Oh, Bruno. Bruno und Rosa. Dritter Akt. Bruno duscht. Rosa hat Bauch. Bruno? Ah. Rosa? Oh. Bruno und Rosa. Vierter und letzter Akt. Rosa? Bruno! Bruno? Rosa! Bruno hat's eilig. Bruno hat Termine. Rosa hat Vitamine. Sitz gerade beim Essen, sagte die Mutter zu ihm. Schreib auf der Linie, sagte der Lehrer zu ihm. Beiß auf die Zähne, sagte der Vater zu ihm. Stehen Sie gerade beim Grüßen, sagte der Offizier zu ihm. Schließen Sie hinten an, sagte die Frau am Postschalter zu ihm. Schlurfen Sie nicht im Gang herum, sagte die Schwester im Altersheim zu ihm. Wie gerade er da liegt, dachte der Bestattungsbeamte. Er hatte Rückgrat, sagten die Leute von ihm. Sehr verehrtes Publikum, ein Mann humpelt an Krücken durch den Zug. Im Zug sind sehr viele Passagiere. Plötzlich stoppt der Zug und der Mann an den Krücken stolpert und stürzt zu Boden. Die Passagiere lachen lauthals, während sich der Mann mühsam und stöhnend aufrappelt, sich auf die Krücken stützt und ins nächste Abteil humpelt. Nun kehrt wieder Ruhe ein im Zug. Die Passagiere lesen Zeitschriften, führen kleine Gespräche, greifen in Handtaschen und Aktenkoffer, schauen aus dem Fenster oder stoßen sich lautlos Messer in die Brust. Naja, wie wir erlebt haben, ist der Mensch zu allem fähig, was eine durchaus menschliche Eigenschaft ist. Und nun zum Schluss unserer akustischen Reise darf aber die Liebe, die reine Liebe, nicht fehlen. Denn bisher haben wir uns auf fleischliche Liebesbezeugungen beschränkt. Ah ja, und damit ich es ja nicht vergesse, ich verabschiede mich bereits jetzt. Servus, leben Sie wohl. Es regnet wieder. Als du gegangen bist, hat es auch geregnet. Wie sich die Dinge doch gleichen. Als du schliefst, stand ich vor deinem Haus und habe gewartet. Als du schliefst, habe ich gewartet. Du warst nicht in Eile, als du schliefst. Als du schliefst, gab es eine Nacht über deinem Haus, und ich war ein Stück dieser Nacht. Und ich habe gewartet, bis sie zu Ende ging, diese Nacht, und die Sterne sich davonmachten und die Zeitungen in die Briefkästen fielen. Als du schliefst, habe ich gewartet, Du warst nicht in Eile, als du schliefst. Dann bin ich gegangen. Mit meinen Schuhen und meinen Plänen. Einmal wirst du dich an mich erinnern. An einen, der gewartet hat, als du schliefst. Er öffnet das kleine Fenster in die Nacht. Der Mond schaut rein. Rauchst du auch eine? Fragt er den Mond. Heut nicht, sagt der Mond. Ich mache meine Runde. Aber morgen, wenn du hier bist? In Ordnung, sagt er und schließt das kleine Fenster. Entschuldigung, ich bin's noch einmal. Tut mir leid, es ist mir wirklich ein bisschen peinlich, aber der Autor unseres Stücks ist mit dem Schluss nicht so ganz zufrieden. Er hat mich deshalb gebeten, dass Sie folgenden Epilog zur Kenntnis nehmen. Am Ende seiner Reise verschwand ein Mann im Mittelpunkt der Erde, von wo es bekanntlich keine Wiederkehr gibt. Der Fliegenforscher möchte Madame Celestine kennenlernen. Hörspiel von Fritz Sauter. Es sprachen Ulrike Krumbiegel, Julia Jentsch, Hans-Peter Müller-Drossart, Siegfried Terporten und Gottfried Breitfuß. Technik Franz Baumann. Regie Buschi Luginbühl. Produktion Schweizer Rundfunk und Fernsehen 2014.